das machen wir. Dann müssen wir in relativ viel Spenz da. Ja. Ja, gut, ne, ich frage dich, ich frage mal, ob ich gut bin. Ти си прекозирал. Едно целно група.